Respekt oder Mitgefühl? Konservative legen mehr Wert auf Hierarchie als Progressive. So überrascht es wenig, dass die moralischen Prinzipien bei der Einschätzung angesehener Berufe ebenfalls durchschlagen. In einer Studie aus den USA sind Konservative von Polizisten und Soldaten beeindruckt, also von Berufen, die Status und Macht ausstrahlen. Je konservativer jemand ist, desto mehr verurteilt er Respektlosigkeit gegenüber diesen Berufsgruppen. Das bekam die Amerikanerin Lindsay Stone zu spüren, die auf dem Militärfriedhof in Arlington vor einem Schild mit der Aufschrift »Silence and Respect«, »Ruhe und Respekt«, mit ausgestrecktem Mittelfinger für ein Foto posierte. Ihr Bild war Teil einer Serie, in der sie mit einer Freundin die Aufforderungen auf Schildern absichtlich missachtete. Man könnte ihr Verhalten als pubertär und unsensibel abtun. So milde fielen die Urteile der konservativen Facebook-User allerdings nicht aus, als sie das Foto entdeckten. Die Ausdrücke »respektlos« und »abscheulich« gehörten noch zu den harmloseren Kommentaren. Einige wünschten Lindsay Stone den Tod, andere drohten ihr eine Vergewaltigung an. Die Facebook-Gruppe »Fire Lindsay Stone« hatte schnell fast 20.000 Unterzeichner und erreichte tatsächlich, dass Stone von ihrem Arbeitgeber Life gekündigt wurde, einer gemeinnützigen Organisation, in der sie sich darum kümmerte, Menschen mit Behinderungen das Leben im Alltag zu erleichtern. Als Sozialpädagogin hatte Stone einen unter Progressiven angesehenen Beruf ergriffen. Die Linken, das zeigt eine Umfrage, schätzen im Vergleich zu Konservativen insbesondere Berufe wie Krankenschwester, Kindergärtnerin und andere, die auf Fürsorge beruhen, selbst wenn sie in der Gesellschaft keinen sonderlich hohen Status haben.